Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Die Sendung heute wird eine kleine, niedliche Viertelstundensendung. Ich meine, sie ist ja immer eine kleine, niedliche, aber sie behandelt ja oft große Themen. Aber heute behandeln wir einen kleinen, niedlichen Körper. Angefangen hat alles damit, dass mich der Kinderfunk angerufen hat und mich gefragt hat, was bitte ist Amalthea? So, das weiß ich auch nicht so genau. Ich nehme an, es wird irgendeine griechische Sagengestalt sein. Ja, aber müsste es auch eine astronomische Bedeutung geben? Da habe ich nachgeguckt und tatsächlich, ich habe was herausgefunden und das ist irre interessant. Hätte ich nie gedacht, dass so ein kleiner, niedlicher Körper eine so schöne Sendung werden wird. Denn die Frage ist nicht, was ist Amalthea, sondern wer ist Amalthea natürlich? Ja. Und Amalthea ist ein Körper, der so aussieht. Das sind vier unterschiedliche Fotos, gemacht von der Sonde Galilei. Und dieser Korpus, diese Kartoffel, die ist ungefähr 270 Kilometer lang, ungefähr hat eine Querschnittsfläche von 150 mal 150 Kilometer. Und auf diesem Ding gibt es Krater, die sind 90 Kilometer lang, 8 Kilometer tief. Da gibt es sogar zwei von diesen Riesendingern. Und ja, wo ist Amalthea? Amalthea ist in der Nähe vom Jupiter. Amalthea ist der innerste und der größte der kleinen Monde vom Jupiter. Also Jupiter ist ja der Riesenplanet, ne? Doppelt so schwer wie alle anderen Planeten im Sonnensystem zusammen. Und Jupiter hat nach den neuesten Erkenntnissen insgesamt 48 Monde. Die bekannten kennt man natürlich, die galileischen Monde, 1610 von Galilei entdeckt mit dem Teleskop. Also Io, Europa, Ganymed und Callisto. Und der innerste Io, der steht ungefähr 400.000 Kilometer von diesem Riesenplaneten Jupiter entfernt. Und der erlebt schon einiges, kommen wir gleich noch zu. Und innerhalb der Io-Bahn gibt es jetzt nochmal kleinere Monde. Und der größte von den kleinen Monden, das ist Amalthea. Und Amalthea ist nur 180.000 Kilometer von diesem riesengroßen Planeten Jupiter entfernt. Machen wir mal für einen Moment, können wir uns ja mal vorstellen, wie es wäre, wenn wir auf Amalthea stünden. Wie sieht da der Himmel aus? Naja, wo man auch hinguckt, der ganze Himmel voller Jupiter. Das muss ein unglaublicher Anblick sein, wenn man auf dieser 270 Kilometer langen Kartoffel stünde. Also jetzt nicht im Krater drin, da würde man natürlich nicht so viel sehen, sondern auf einem Hochland, da gibt es also Hochplateaus, die sind so 20 Kilometer hoch. Also Sie merken schon, das ist ein unglaubliches Teil, diese Kartoffel. Man hätte den ganzen Himmel voll mit diesem riesengroßen Planeten. Die Streifen wären wunderbar zu sehen. Man könnte natürlich direkt sehen, wie sich in dem roten Fleck vom Jupiter da der Wirbelsturm entwickelt und so weiter und so weiter und so weiter. Allerdings, Amalthea hat ein Riesenproblem. Weil es so nah an diesem Planeten steht, ist dieses arme Vieh natürlich der Gewalt dieses Göttervaters ausgeliefert wie kein anderer. Also Io, wie gesagt, Io ist schon 400.000 Kilometer von Jupiter entfernt. Und Io erlebt ja schon einiges. Denn Io, ja, wie soll ich das, also nehmen wir mal an, wir haben also unseren Jupiter und Jupiter hat ein Magnetfeld und Io bewegt sich durch das Magnetfeld durch und eine Bewegung durch das Magnetfeld führt ja dazu, wissen wir ja alle, zu elektrischen Strömen. Die elektrischen Ströme führen in Io dazu, dass also das Innerste dieses Planeten, dieses Mondes Io durchgeknetet wird und dadurch kommt es zu wahnsinnigem Vulkanismus, denn Io ist wie kein anderer Mond, also aktiv im Sonnensystem. Jetzt kommt's. Ja. Jetzt ist ja Amalthea ist innerhalb der Io-Bahn. Jetzt sprudelt dieser Io mit seinen Vulkanen alles Mögliche raus, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die größer ist als die Entweichgeschwindigkeit. Das heißt, das Zeug, das fällt nicht wieder auf Io runter, sondern das schießt in den Weltraum raus und regnet natürlich auch auf Amalthea runter. Also Amalthea wird richtig bombardiert, zum Beispiel von Io. Jetzt ist aber so, Io ist nicht nur so warm und aktiv, weil da Ströme fließen, sondern auch, weil die Gezeitenkraft so da ist. Gezeitenkraft, wissen wir ja Bescheid, nicht? Der Mond zieht die Erde so an, wie die Erde den Mond. Deswegen drehen die beiden sich ja nicht um einen Schwerpunkt, der exakt in der Mitte der Erde liegt, sondern dieser Schwerpunkt liegt 2000 Kilometer unter der Erdoberfläche, weil der eine an dem anderen zieht. Das führt dann zu Ebbe und Flut hier auf unserem Planeten. Jetzt muss ich mal vorstellen, ein Planet, der 320 mal schwerer ist als die Erde, nämlich Jupiter, was der mit seinen Monden macht. Unser Mond, wissen wir ja, also der Erdmond, der zeigt uns ja immer die gleiche Seite. Der ist nämlich synchronisiert in seiner Drehung. Der dreht sich also genau einmal um seine Achse, wenn er sich einmal um die Erde dreht. So geht es natürlich den galileischen Monden auch. Also Io zum Beispiel, immer das Gleiche. Und was ist mit Amalthea? Das arme Vieh müsste ja völlig zerrissen werden von den Gezeitenkräften. Denn der ist ja A viel kleiner und B noch viel näher dran. Aber Amalthea ist eben so klein, dass Amalthea praktisch von der Gezeitenkraft des Jupiter nichts mehr merkt. Das kann nicht mehr zerrissen werden. Aber Amalthea ist in gewisser Weise der Lego-Baustein der Gezeitenkräfte. Also kleiner kann das Ding nicht werden. Der muss mal größer gewesen sein. Das ist ganz klar. Denn diese Riesenkrater auf dem Ding, die haben sogar Namen. Der eine heißt Pan und der andere heißt Gaea. Ich meine, ein Krater mit 90 Kilometer Durchmesser. Das ist ja ein Riesenteil bei einer Kartoffel, die nur 270 Kilometer groß ist. Da muss also mal was Massives eingeschlagen sein. Und das ist nur ein weiteres Zeichen dafür, was sich in den Frühphasen des Sonnensystems mal abgespielt hat. Ich meine, Sie wissen das ja, nicht? Jeden Abend, wenn man auf den Mond guckt, auf die Oberfläche des Mondes guckt, vor allem mit Vollmond, sieht man es ja, was da mal los gewesen ist. Also Amalthea hat mit seinen riesengroßen Kratern, ist es ein Idealbeispiel dafür, dass offenbar jede Menge von diesen großen Felsbrocken da draußen rumspringen. Jetzt ist es aber so, ich habe ja schon davon gesprochen, das ist ja nicht das Einzige, was Amalthea passiert ist, also was draufgedonnert ist, sondern es gibt auch noch dieses Material, was von Io auf Amalthea runterregnet. Es scheint sich um Schwefel zu handeln, Schwefelverbindungen, Sauerstoff, da sogar Natrium hat man drauf entdeckt. Das kommt also von dem Io, von dem Mond Io und fällt auf diesen kleinen Apparat runter. Es passiert noch was anderes. Auch sehr interessant in dem Zusammenhang. Und das kann man eben mit den Sonden messen, die jetzt gerade sich im Jupiter-System befinden. Galileo ist die eine. Also für mich als Plasmaphysiker war ich sehr begeistert, dass man sowas genau messen kann. Müssen wir mal vorstellen, also Amalthea bewegt sich ja, genau wie Io weiter draußen, durch dieses Magnetfeld des Jupiter. Das ist ein unheimlich starkes Magnetfeld. Das hat damit zu tun, dass Jupiter in seinem Innern offenbar ein Riesendynamo antreibt. Und dieser Dynamo hat was damit zu tun, dass Jupiter der einzige Körper im Sonnensystem ist, übrigens, einzige große Körper, der mehr Energie abgibt, als er von der Sonne bekommt. Der scheint nämlich noch zu schrumpfen. Ja? Der schrumpft noch, dadurch wird es in seinem Innern wärmer und dann, es wird heiß, auf Deutsch gesagt. Der Druck ist sehr hoch, es gibt ein Dynamo und hat ein riesen Magnetfeld. Jetzt bewegt sich also Amalthea und vieles andere Material, was zum Beispiel von Io kommt, in dieser Magnetosphäre, bewegt sich senkrecht zu den Magnetfeldlinien. Dadurch werden elektrische Ströme aufgebaut. Elektrische Ströme gibt es aber nur, wenn es elektrische Felder gibt. Also natürlich kommt zuerst das Feld und dann kommt der Strom. Und elektrische Felder beschleunigen nun Teilchen, und zwar zu richtig hohen Energien. Man kann auf der Amalthea-Oberfläche richtig beobachten, wie vom Jupiter aus geladene Teilchen auf die Oberfläche dieses kleinen Mondes donnern und dabei Strahlung abgeben. Das heißt, Amalthea ist für uns so eine Art von Detektor in dem Magnetfeld des Jupiter. Unglaublich. Also dieser kleine Körper Amalthea, der einer von 48 Monden des Jupiter ist, ja, das ist für uns ein Studienobjekt, wie es besser gar nicht sein kann von dieser Größe. Denn es gibt ja, nach Meinung der Planetologen, muss ja das Sonnensystem sich aus solchen Kleinstteilen zusammengebaut haben. Ja. Und lange, lange Zeit, als man diese Kleinteile noch nicht kannte, war das nur eine Theorie. Das Interessante ist übrigens, das habe ich ganz vergessen zu sagen, Amalthea ist der letzte Mond, der praktisch noch mit dem bloßen Auge beobachtet worden ist. Also nicht mit dem bloßen, sondern mit dem Fernrohr. Aber der ist 1892 entdeckt worden. Diese 270 Kilometer lange Kartoffel ist 1892 beim Blick durch ein Teleskop entdeckt worden. 1610 hatte ja Galilei seine Monde entdeckt, diese vier. Und erst 1892 wurde der Amalthea entdeckt, das war der erste Mond seit Galilei, aber der letzte, der seitdem überhaupt mit dem bloßen Auge noch entdeckt wurde. Das ist doch interessant. Also, dass man solche kleinen Dinge, wenn man das richtige Auge hat, den richtigen Himmel hat, entdecken kann. Das war eine kleine Anekdote zwischendrin, wo war ich stehen geblieben? Genau. Also, nachdem man diese Körper zum ersten Mal wirklich entdeckt hatte, diese Felsbrocken, konnte man sich überlegen, wie sind die Planeten entstanden? Also, namentlich natürlich die erdähnlichen Planeten. Ne? Denn von den großen, von den Gasplaneten wissen wir ja, also Jupiter hat 20 Erdmassen festes Material, aber 300 Erdmassen an Gas. Ne? Also genau wie Saturn. Also er ist nicht so groß, Saturn hat nur 90 Erdmassen, aber er ist auch ein Gasplanet. Neptun, Uranus sind ja Gasplaneten. Aber die Kleinen, wie sind die Kleinen entstanden? Und da war lange Zeit die Frage, wie viele von diesen Brocken gibt es denn? Ja. Und es zeigt sich eben heute ganz besonders gut, dadurch, dass wir immer besser und besser mit unseren Sonden da draußen solche Felsbrocken wie Amalthea untersuchen können, dass offenbar heute noch jede Menge von diesen Riesenbrocken übrig geblieben sind, die also einige 10 bis einige 100 Kilometer Größe haben, die aber, und das ist ja das Tolle, und das kann man gar nicht hoch genug aufhängen, die aber von der Schwerkraft des Jupiter sozusagen gebannt werden. Naja, also Amalthea ist für uns das Paradebeispiel dafür, welche Schwerkraftwirkung Jupiter hat. Ja, man sieht ja eben, dass er nicht nur die großen Monde halten kann, sondern auch diese kleinen. Diese kleinen können nicht mehr zerrissen werden, aber die kleinen sind völlig im Bann dieses riesengroßen Planeten. Und das hat natürlich Konsequenzen. Ne? Das hat nämlich zur unmittelbaren Konsequenz, wenn in einem Sternsystem, also in einem Sonnensystem, in einem Planetensystem, um es genauer zu sagen, ein großer Planet weit genug draußen existiert, dann hat das für die inneren Planeten, wie soll man sagen, quasi sowas wie eine Staubsaugerwirkung. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, die wir erst in den letzten Jahren so richtig verstehen. Also, nochmal zurück. Auf der einen Seite die Vorstellung, die theoretische Vorstellung, Planeten, so wie die Erde, wie die Venus, wie der Mars, wie der Merkur und so weiter, müssen entstanden sein aus einem Zusammenschlagen von großen Brocken. Amalthea ist dafür ein klassisches Beispiel. Von dieser Sorte Brocken müssen es einige 100 bis 1000 gewesen sein, die zum Aufbau eines großen Planeten geführt haben. Aber natürlich nicht alle. Offenbar sind viele übrig geblieben. Und das war lange Zeit die Frage, wo sind die? Und das Paradebeispiel dafür ist eben das System, das der Jupiter um sich herum versammelt hat. Die meisten dieser 48 Monde sind nämlich alles so Brocken wie Amalthea. Amalthea ist der größte, dieser kleinen, dieser ganz kleinen, nicht? So, und was bedeutet das? Das zeigt uns, welche Wirkung ein riesengroßer Planet so weit draußen in einem Sonnensystem hat. Der hält nämlich durch seine Schwerkraft diese ganzen Kleinstkörper, die einfach von dieser ersten Phase der Planetenentstehung übrig geblieben sind, die hält der draußen. Nein, es gibt ja den Ring, es gibt ja diesen Asteroidenring zwischen Mars und Neptun, zwischen Mars und Jupiter, pardon. Kleiner Sprachfehler, können wir es mal gönnen. Mars und Jupiter. Diese ganzen Körper hier werden festgehalten durch die Schwerkraft dieses riesengroßen Planeten, der sich nämlich Jupiter, der sich um die Sonne herum bewegt mit einer gewissen Geschwindigkeit und natürlich von der Schwerkraft der Sonne. Die beiden zusammen führen dazu, dass so ein Gürtel entsteht. Amalthea mit seinen 180.000 Kilometer Entfernung von dem Jupiter wird von Jupiter festgehalten. Jupiter wird seinerseits wieder festgehalten von der Sonne. Wenn der Jupiter weiter drin wäre im Sonnensystem, wäre unerfreulich. Das zeigt sich, Computersimulationen zeigen das, wenn man Jupiter aus dem Sonnensystem rausnimmt, dass hier eben nicht alle 65 oder 70 oder 80 oder 90 Millionen Jahre ein riesengroßer Körper einschlägt, sondern dann alle 100 oder 200.000 Jahre. Also insofern hat die Untersuchung von Amalthea hat ganz wichtige Konsequenzen theoretischer Natur für die Existenz des Sonnensystems insgesamt. Wie ist es überhaupt entstanden? Wie ist es gekommen, dass es so geworden ist, wie es heute nach diesem Bombardement? Und natürlich auch für die Existenz von uns Menschen. Und auf die Frage, wer Amalthea eigentlich war, muss ich natürlich auch noch antworten. Amalthea war die Nymphe, die den Jupiter mit Ziegenmilch versorgt hat. Und die ist dann von diesem jungen Jupiter, von diesem ganz jungen Jupiter nie mehr losgekommen. Wir haben ja mit der Jugend begonnen, hören wir auch mit ihr auf. Die Jugend will angeregt werden und nicht unterrichtet.